Du und der Heilige Geist. And I want you to remember where we are coming from concerning this message, this topic. Amen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, woher wir kommen wegen diesem Thema. You see, the Holy Spirit, you have to know the job of the Holy Spirit. Du musst die Aufgabe des Heiligen Geistes kennen. Know the work of the Holy Spirit. Die Aufgabe des Heiligen Geistes kennen. Know him. Ihn kennen. And I know what he's doing in your life. Und wissen, was er in deinem Leben tut. Amen. Amen. If you have a key, you do not know how to use it. You are like somebody that does not have a key. Wenn du einen Schlüssel hast, aber nicht weißt, wie man ihn zu benutzen hat, dann bist du jemand, der keinen hat. And if you have a key and you do not know that you even have that key. Wenn du einen Schlüssel hast und nichts davon weißt, you cannot use it. Kannst ihn auch nicht benutzen. Amen. Amen. You have the Holy Spirit. Wenn du den Heiligen Geist hast, you have to know his job. Musst du seine Aufgabe kennen. You have to know his work. Sein Werk kennen. You have to know your relationship with him. Seine Beziehung mit dir musst you du verstehen. You have to know his presence in your seine life. Seine Gegenwart in deinem Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You don't just have him for having sake. Du hast ihn nicht einfach so. For decoration. Als Dekoration. He's there for purpose. Er hat ein Grund, weshalb er da ist. Bring Christ out into your life, um Christus in dein physisches Leben zu bringen. Amen. Amen. You know, the Holy Spirit is here to manifest the work of Christ. Der Heilige Geist ist da, um das Werk von Christus zu manifestieren. When Jesus was about to leave, bevor Jesus gegangen ist, he knows that without him you cannot live his own life. Wusste er, dass ohne ihn kannst du sein Leben nicht führen. You can, without him you cannot live the life. He gave you. Oh, ihn kannst du nicht das Leben führen, was er dir gegeben hat. Amen. Amen. So he need, you need a helper. Du brauchst einen Helfer. You need him. Du brauchst ihn. To be able to live the life. Um in der Lage zu sein, das Leben zu führen. That he came to give us. Was Amen. Er uns gegeben hat. Praise the Lord. Halleluja. And that is why he introduced the Holy Spirit to us. Deswegen hat er uns den Heiligen Geist vorgestellt. Amen. Amen. We started with number one, which is the Spirit births you. Wir haben mit dem ersten Punkt angefangen, dass der Heilige Geist dich zeugt. He births believers. Er he gave birth to you. Er schenkt dir das Leben. He gave birth to you. Er schenkt dir das Leben. No longer the natural parents, but Christ alone. Nicht mehr die natürlichen Eltern, sondern Christus allein. Christ. The Spirit. Christus der Geist. It's now, you see, because he is the one that now he gave birth to you. Denn er hat dir das Leben geschenkt. Amen. Amen. He also, number two. Und zwei. The Spirit indwells believers. Der Geist wohnt in den Kindern Gottes. He lives in you. Er lebt in dir. He occupies you. Er umgibt dich. Amen. Amen. He occupies your spirit. Er umgibt deinen Geist. Amen. Number three, he sealed believers. Er versiegelt die Kinder Gottes. He sealed believers. Er versiegelt die Kinder Gottes. He covers you. Er bedeckt uns. Covers your spirit. Bedeckt unseren Geist. So that no natural sin can come in, can penetrate. Damit keine natürliche Sünde durchdringen kann. Amen. Amen. No natural sin can penetrate. He kann durchdringen. He covers your spirit. He er still bedeckt believers. Deinen Geist. Er besiegelt die Kinder Gottes. Especially your spirit. He seal your spirit. Du hast deinen Geist. Amen. Amen. You need the Holy Spirit. Du brauchst den Heiligen Geist. Amen. Amen. It's like when you cover something that water cannot penetrate into that very thing. Amen. Wenn du etwas wasserdicht verschließt. So also the Holy Spirit seals believers. Genauso verschließt uns der Heilige he covers Geist. Our spirit. Er bedeckt unseren Geist. That not natural sin. Das ist natürlich that Sünde. Cannot penetrate into your spirit. Nicht mehr in unseren Geist einbringen kann. Means what man calls sin. Das was der Mensch Sünde nennt. Is called the natural sin. Das ist die natürliche Sünde. Amen. Amen. What man calls sin. Was der Mensch Sünde nennt. Praise the Lord. Hallelujah. And you can find that in John 16, verse 8 and 9. Sehen wir in Johannes 16, 8 und 9. Amen. Amen. That it is not what man calls sin, that Christ calls sin. Es geht nicht um das, was der Mensch Sünde nennt. So when the Holy Spirit comes, he will reveal to us what sin really is. That sin is not believing on Jesus. Your sin, he says sin is not believing on Christ. Sünde bedeutet, dass wir nicht an Christus glauben. Amen. Amen. Sin is not about lying, stealing. Bei Sünde geht's nicht um Lügen und Stehlen. Or killing. Amen. Oder töten. It is the real sin. What Christ calls sin. Das, was Christus so nennt. You don't believe him. Dass wir nicht glauben. Somebody getting it. Praise the Lord. Halleluja. He adopts believers. Adoptiert die Gläubigen. Number four, he adopts believers. Adoptiert die Gläubigen. In Romans 8, verse 15 to 17. Let us go to this verse. Amen. It says the Spirit adopts believers. Der Geist adoptiert Gläubige. Without the Spirit, you cannot be born again. Ohne den Geist kannst du nicht wiedergeboren sein. Without the Spirit, the Holy Spirit, you cannot be called a son of God. Kannst du kein Sohn Gottes genannt werden. Amen. Amen. You cannot be called a son of God. You need the Holy Spirit to be called the son of God. Because he is to bear witness in your heart that you are really a son of God. Amen. If not, you will doubt. Somebody getting it. Praise the Lord. In Romans 8. Verse 15 to 17. It says, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, our Father. Amen. Amen. The Spirit bear witness in your heart that you are a son of God. Der Geist bezeugt, dass ihr Kinder Gottes seid. Without the Holy Spirit, without the help of the Holy Spirit, you can never believe you are a son of God. Du wirst niemals glauben, dass du ein Sohn Gottes bist. Amen. You will see the flesh instead of the Spirit. Du wirst das Fleisch sehen, nicht das. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If you see this flesh, wenn du das Fleisch siehst, you cannot see the Spirit. Kannst du den Geist nicht sehen. You have, you know, the Holy Spirit help us to see the Spirit. Der Heilige Geist hilft uns, den Geist zu sehen. You help us to see Christ. Christus zu sehen. Amen. Amen. And not what we do. Und nicht das, was wir tun. You help us to see what he did for us. Hilft uns zu sehen, was er and not what we are doing. Und nicht das, was wir is tun. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit is Heilige our helper. Ist unser Helfer. He adopted us. Er hat uns adoptiert. It means no longer the natural parents. Nicht mehr die natürlichen Eltern. But the Spirit as our parents. Sondern der Geist als unsere Eltern. The Holy Spirit now is now Heilige your Geist, mother, your father. Mutter und Vater für dich. Remember Adam. Erinnere dich an Adam. Adam only half God. Adam hat nur Gott. As the mother, as the als father, Vater, as the brother, as the sister. Als Geschwister, als Familie. Amen. So also the Holy Spirit. Genauso der Heilige Geist. If you are born again, if you are a son of God. Ein Sohn Gottes bist. Amen. Amen. And you are filled with the Holy Spirit. Und gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. The Holy Spirit it becomes your parent. Der Heilige Geist wird zu deinem Eltern. Amen. It's now a mother, a father to you. Mutter, if anything happens, he's number one. He's closer Person. To you than anybody. Amen. Before others know, allow him to know about it. Bevor es andere erfahren, lass zu, dass er es als erstes erfährt. You go to places most of the time you are alone. Du gehst oft an Orte und that you are never alone. Du bist nicht alleine. Because you have the Holy Spirit. Weil den Heiligen Geist that you can speak to. Mit dem du reden kannst. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you look at this adoption, let me talk a little bit about the adoption. It is different from the natural people's adopting you. Diese Adoption, von der ich spreche, ist anders als die Adoption, die wir von der Welt kennen. Amen. In adoption, you may, you know, if you are a man or a woman that is being adopted. Wenn eine Person, die adoptiert wurde. And you know, you might, your parents that adopted you might be so good, and you will enjoy them as your parents. Deine Eltern, die dich adoptiert haben, sind vielleicht sehr gut zu dir und du genießt sie als deine Eltern. And some there are some that they adopt they are the family that adopt them. They are so they punish them, they suffered in their hand. Und es gibt andere Familien, wo diese Adoptivkinder sehr viel leiden müssen. And you know, and because of that, some of us we don't like this word adoption. Deswegen mögen einige von uns dieses Wort Adoption nicht. Amen. Amen. But adoption, when if Christ talks, if the Bible talks about adoption, is something very great. Wenn die Bibel über Adoption spricht, ist etwas Schönes. Because it is who you love, you adopt. Wenn du die Person, die du liebst, adoptierst. Amen. Amen. And there is no punishment. Und da ist keine Bestrafung. It never suffer you. Er quält dich nicht. It take good care of you. Er passt gut auf dich auf. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because we are talking here, we are saying something here about the great God adopting you. Wir sprechen darüber, dass hier Gott dich adoptiert. Praise the Lord. Hallelujah. You see, no longer the natural parent, but the supernatural. Ich meine die natürlichen Eltern, sondern übernatürlicher Vater, übernatürliche Mutter. Amen. Amen. The supernatural brothers and sisters. Übernatürliche Geschwister. Uncles, you see. They are no longer natural. Sind nicht mehr natürlich. See, they are no longer flesh and blood. Nicht mehr Fleisch und Blut. But of the spirit. Sondern vom Geist. In Christ, inside Christ is all we need. In Christus ist alles, was wir brauchen. Amen. Amen. Whatever you are in need of. Was immer wir brauchen. They are all inside Christ. Es ist alles in Christus. Amen. They are inside Jesus. Es ist in Jesus. Amen. Amen. That is why you don't need to look outside. Deswegen müssen wir nicht draußen suchen. Always allow your focus to be inside. Lass zu, dass dein Fokus immer innen ist. That is the part of you that is already saved. Der Teil von dir, der schon gerettet ist. Means your spirit. Dein Geist. Let us go to Psalm 91. We were there on Sunday. Psalm 91. There's a verse there that I would like. That we can quickly go to today also. Amen. Psalm 91 talks about life. In Psalm 91 geht es das Leben. Amen. It talks about life. Es geht das Leben. Life. It's a long life. It talks about long life. Mein langes Leben. Everybody wants to live long. Jeder will lang leben. We all want to live long. Wir alle wollen ein langes Leben. You know, we do so many things to live long. Wir tun so viel, lang zu leben. We want to eat good food. We want to make exercise. There are a lot of things that we take, that we do, so that you know people are looking for ways to live long. Leute suchen nach Wegen, lang zu leben. Praise the Lord. Amen. Long life is in the hand of Christ. Ein langes Leben ist in der Hand von Christus. Amen. Amen. If you want to live long, nur lange have leben relationship willst, with Christ. Hab Beziehung mit Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 16, he said, "With long life will I satisfy you and show him my salvation." Amen. Amen. With long life. He will satisfy us. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Amen. Amen. So we are not afraid of death. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Because we have somebody that promised us long life. Wir haben jemanden, der uns ein langes Leben versprochen Amen. Hat. Amen. In Proverbs 3, go to Proverbs 3. Sprüche 3. There's also something about long life here. Proverbs. Let us read from verse 1. My son, forget not my law, but let your heart keep my commandments. You see, here law and commandment, they are the same. Hier das Gebot und das Gesetz ist das gleiche. Amen. He said, forget not my law, but let thine heart keep my commandment. For the length of days and long life and peace shall they out to thee. Do you see that? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whoever, if you want to live long, lang leben willst, long life is not outside. Lang it's leben inside. Ist draußen, sondern in dir drin. Somebody getting it. Mm-hmm. Long life is not outside. It is lang inside leben ist you. Draußen, ist in dir drin. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why you know Paul's request, prayer request was always. The prayer he was always praying for the people was always they should know who they are and what it is, what is inside them. Paulus hatte meine Bitte, dass sie wissen, wer sie sind und erkennen, wer in ihnen ist. You see, the Christ in them. Christus in ihnen erkennen. Because that is your long life. Und das ist dein langes Leben. Amen. Amen. That is your joy. That is your peace. That is everything. In Christ is everything. In Christus ist alles. Amen. Amen. And that is the job of the Holy Ghost. Das ist die Aufgabe des to Heiligen Geistes. To help us to know who we are inside. Zu erkennen, wer wir innen drin what sind. We have inside. Was wir in uns haben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then it's also in verse 16 of Proverbs 3. It says, length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. It's talking about Christ. Es geht um Christus. Amen. Amen. Everything. Is inside him. Alles ist in ihm drin. You have everything. Amen. Alles, amen. And that's why if you have Christ, you have Christus, all. Hast du alles. Take your eyes away from the flesh. Nimm deine Augen weg vom Fleisch. Amen. Amen. The flesh will come and make you sad. Das Fleisch wird kommen, um dich traurig zu machen. We want to steal your joy, your peace. Deine Freude und deinen Frieden wegnehmen. Your rest, your trust in the Lord. Dein Vertrauen auf Amen. Den Herrn. Amen. Take your eyes away from death. Nimm deine Augen weg davon. And remind, let you allow the Holy Spirit to remind you of the Christ in you. Lass uns der Heilige Geist sich an Christus in dir erinnert. Jesus said, all things have been given unto him. Jesus sagt, by alles wurde ihm gegeben vom Vater. You have all things. Er hat alles. And once he comes into your life, he can't. He never come without those things. Kommt nicht ohne diese Dinge. Amen. Amen. He come with his own properties. Kommt mit seinem Besitz. Amen. Amen. The Spirit fill us. Der Geist with füllt Christ uns. Revelation. Mit der Offenbarung von Christus. He fills us with Christ's revelation. Er füllt uns mit der Offenbarung von Christus. Praise the Lord. Hallelujah. If you allow him, wenn he will help you to know who you dir are. Wird dir helfen zu erkennen, wer du bist. If you allow him, he will zulässt, he will fill you with his revelation. Mit seiner Offenbarung. See the revelation that is already in your spirit will come to your mind. Wird in deine Gedanken kommen. Amen. Amen. The mystery. Once you are born again, your spirit is filled with mystery. Ist dein Geist gefüllt mit Geheimnissen? Amen. Amen. Christ, that is the mystery of the true God. This is now in your spirit. Gott, ist the hidden Geist. Wisdom of God is in your Gottes spirit. Ist in deinem Geist. That you, with your cooperation, they now come to your mind. Mit deiner Kooperation kommt es an deine Gedanken. The Holy Spirit needs your cooperation. Der Heilige Geist braucht deine so that this hidden wisdom of God can come to your dann mind. That's revelation. Amen. Kopf geht. Amen. You start knowing them in your mind. In deinen Gedanken weißt du es dann. Praise the Lord. Halleluja. He fills us with the with his revelation. Er füllt uns mit seiner Offenbarung. His revelation, his truth are his revelation. Seine Wahrheit ist seine Offenbarung. And his truth is not. It's not Ten Commandments. Seine Wahrheit ist nicht and all Gebote of that commandments. Oder irgendwelche anderen Gebote. Christ's law is different from Moses' law. Das Gesetz von Christus ist anders als das Gesetz von Amen. Mose. Amen. His truth is not what Pope called truth. Ist nicht das, was der Papst war. Or what Mary or you know, any religion called truth. Oder was irgendeine Religion war. The word Christ called truth. Und was er selbst Christus Wahrheit nennt. And he also fills us with God's kind of love, joy, peace. Mit Gottes Liebe und Frieden. Praise the Lord. Hallelujah. A lot rejoice in information more than revelation. Viele freuen sich mehr über Information als über Offenbarung. Amen. Amen. When the Holy Spirit comes, he fills us with Christ's revelation. Füllt er uns mit der Offenbarung von Christus. We have to rejoice in revelation. Wir sollten uns freuen an der Offenbarung. Amen. Amen. You know, some revelation, you know, revelation, some don't even make any sense. Einige Offenbarungen machen nicht mal Sinn. Amen. Amen. When God speaks to you, if Wenn you use spricht, your natural, not the, your five senses, your common sense, your common sense cannot prove it. Kann normaler Verstand das nicht beweisen? Praise the Lord. Halleluja. Please know the difference between revelation and information. the Lord. Hallelujah. Maybe we stop drinking in the church. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Know the difference between information and revelation. Teaching law is information. Gesetze lernen ist Information. You don't need the Holy Spirit for information. Du brauchst den Heiligen Geist nicht für Information. Amen. Amen. Just reading the Bible is information. Einfach die Bibel zu lesen ist Information. Are you getting it? Hm. Amen. Amen. Teaching laws, they are all information. Das Gesetz lernen ist auch Information. Amen. Mm-hmm. The teaching grace is revelation. Aber die Gnade lernen, das ist Offenbarung. Because without the Holy Spirit, you cannot teach the message of grace. Denn ohne den Heiligen Geist kannst du die Lehre der Gnade gar nicht weitergeben. Amen. Amen. And you cannot enter into the spirit world of Christ. Du kannst nicht in die geistliche Welt von Christus eingehen. Amen. Amen. You need grace to enter into the spirit world of Christ. Du brauchst die Gnade, in die geistliche Welt von Christus einzugehen. And you need the Holy Spirit to help you to get there. Du brauchst den Heiligen Geist, der dir hilft, dahin zu kommen. Amen. Amen. He's the one to help you to understand. Er hilft dir. How to get there. Verstehen, wie man da ankommt. Revelation is God revealing himself to you. Offenbarung ist, dass Gott sich dir offenbart. Amen. Amen. The definition of revelation. It is God, the true God revealing himself Gott, to you. Der sich dir offenbart. It is the true God revealing Gott, himself in der you, sich dir to you. Offenbart. The true God revealing you to you. The now you to you. Der dir das neue Ich offenbart. Revealing what you have in your spirit. Der dir das, was du im Geist hast. To you. Offenbart. It means what you have in your spirit is now coming to your mind. Was du in deinem Geist hast, kommt an deinen Gedanken, das ist Offenbarung. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Even in Old Testament. Selbst im Alten Testament. Amen. The Lord was always revealing the inside to them. Der Herr hat ihnen immer das Innere offenbart. He called Gideon the mighty man of valor. Hat Gideon einen mächtigen Krieger genannt. But Gideon was finding it difficult to believe. Gideon fiel es aber schwer, das zu glauben. Amen. Amen. Let us go to Judges 6. Richter 6. Judges 6. Richter 6. Praise the Lord. Halleluja. Judges 6. Praise the Lord. From verse 12. And the angel of the Lord appeared unto him, to Gideon, and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Amen. Amen. You see? Richter 6, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Mighty man of valor. You see? And you know, in the natural, Gideon cannot see that. Und im Natürlichen konnte Gideon das nicht sehen. It has to come as revelation. Das musste als Offenbarung zu ihm kommen. Amen. Diese Erkenntnis. You have to come to his mind. The Lord have to help him to understand it. Der Herr muss ihm helfen, das zu verstehen. That he is a mighty man. Dass er ein mächtiger Mensch ist. And in verse 13. And Gideon said unto him, oh my God, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles, which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. 14. And the Lord looked up upon him and said, Go in this might, in this thy mind, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianite. Have not I sent thee? And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what Gideon could see? Seht ihr, was Gideon sehen konnte? Amen. He could not see that he's a mighty man. Er konnte nicht sehen, dass er ein mächtiger Mensch ist. Only see the poverty of the family. Er konnte nur die Armut seiner Familie sehen. Amen. Amen. He said, My family is poor. Meine Familie ist arm. In Manasseh, and I am the least in my father's house. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you see the flesh, you cannot walk with God. Du wirst nicht mit Gott gehen können. And that is why it's so important we know all about the spirit. Deswegen ist es wichtig, dass wir alles über den Geist erkennen. Who we are. Wer wir im Geist sind. Amen. Amen. Who we are. Wer wir sind. Know you. Kenne dich. That is the work of the Holy Spirit to reveal you to you. Arbeit des Heiligen Geistes, dass er dich to reveal the Lord, the Christ in you to you. Dass er dir Christus in dir offenbart. The new you. Das neue Ich. It's not Christ. Ist Christus. And without knowing him. Ohne ihn zu kennen. Amen. You will live the life. You cannot live the life the Lord wants you to live. Wirst du nicht das Leben führen können, was der Herr für dich hat? Go to Ephesians 4, please. Ephesians 4. Let us see Ephesians 4. From verse 22. 4:22. Okay, from verse 21. 4:21. He said, If so be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. Verse 22. That you put off concerning the former conversation, the old man, den alten Menschen, which is corrupt according to the deceitful lust. The old man is corrupt. Ist verdorben. The old man cannot see Christ. Er kann Christus nicht sehen. The old man cannot believe Christ. Er kann an Christus nicht glauben. Amen. Amen. And that's why it is corrupt. Und deswegen ist er korrupt. Amen. The old man is corrupt. Does not. It is not talking about your lying, your stealing, your killing. Es geht nicht um das Lügen oder das Stehlen. It's talking about not believing Christ. Weil du an Christus nicht glaubst. The true sin, the real sin, wahrhaftige is you do Sünde, not believe Christ. Dass du nicht an Christus glaubst. And not about your lying and your stealing. Nicht das Lügen und das Stehlen. Amen. Amen. The first sin, if you want to know that, you go to the first sin. What brought sin? Das prüfen willst, dann schau dir an, was die erste Sünde war auf dieser What Welt. Sin? Was hat die Sünde gebracht? Adam, did not believe Adam God. Hat nicht an Gott geglaubt. God said, don't eat hat gesprochen, fruit. Hat gesagt, iss nicht von der Frucht. Amen. Amen. Adam disobeyed God. Adam hat Gott missachtet. Adam did not fornicate. Adam hat nicht Unzucht begangen. Did not lie. Hat nicht gelogen. Did not steal. Hat nicht gestohlen. Amen. Amen. He disobeyed God. Er hat Gott missachtet. He did not believe God. Er hat Gott nicht geglaubt. And that is the sin God Sünde, sees as Gott sin today. Sieht als Sünde. And that is why in John 16, in Johannes 16, I keep on saying it. Because, you know, if we do not know, understand here. If you are living the old life. Wenn du das alte Leben, if for you it is all about the lebst, commandment. What makes you not to do things is out of fear. Dass du aus Angst Sachen nicht mehr machst. We live. Our life is the life of love. are not life of fear. Wird nichts bringen. Unser Leben ist ein Leben von Amen. Liebe und ich ein Leben I will von Angst. Not stay because I'm a child of God. Ich werde nicht stehen, weil ich ein Kind Gottes It's bin. Not because I have money or nicht, weil ich Geld habe oder weil ich sonst erwischt werde. Amen. Amen. I will not fornicate. Ich werde nicht It's not because I'm married. Nicht, weil ich verheiratet bin. Because I'm a son of God. Weil ich ein Sohn Gottes bin. Because I'm a child of God. Weil ich ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. They are all different, you see. If I say the reason why I will not fornicate is because I'm married, that's not grace, that's not love. Das ist wegen meiner Ehe treibe ich keine Unzucht. Das ist nicht. It means I'm under law. Liebe, das ist It means I'm under bondage. Das ist Gefangenschaft. Amen. Bondage, there's no freedom. Gefangenschaft, da ist keine Freiheit. Amen. Amen. It's God kind of love. Das ist Gottes Liebe. Because I'm a son of God. Weil ich eben ein Sohn Gottes Because bin. Because it's no longer my nature to Weil do that. Meine Natur ist das zu tun. Amen. I have Amen. Another nature, a new eine nature. Natur. The old man is dead. Der alte Mensch ist tot. The new man are living Der me. Neue Mensch lebt jetzt in mir. Amen. Amen. Verse 22, that 22. You put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man. You can put the new man on, and you can pull him off. Du kannst neuen Menschen anziehen und ausziehen. You can ignore Christ. Du kannst Christus ignorieren. Amen. You can believe him. Du kannst ihm and glauben. Act according to his ways. Oder danach handeln, was er sagt. And you can reject him. Du kannst ihn auch verweigern. And ignore him. Ignorieren. And that is the real sin. Amen. That is ignoring Christ. Christus ignorieren. Rejecting him. Ihn verweigern. Praise the Lord. Hallelujah. You need revelation to walk with God. Du brauchst eine Offenbarung. Du brauchst Offenbarung, um mit Gott zu gehen. Without the Holy Spirit, you cannot have revelation. Kannst aber keine Offenbarung haben. Amen. Without the Holy Spirit, you cannot know the Christ in you. Kannst du Christus in dir nicht kennen. Without the Holy Spirit, you cannot walk with God. Kannst nicht mit Gott gehen. God cannot walk with somebody that Gott is depending on the flesh. Der sich auf das Fleisch verlässt. Amen. Amen. He can only walk with you if you are ready to submit to the Spirit. Wenn du bereit bist, dich dem Geist zu geben. That means you no longer see the flesh, but the spirit. Fleisch, sondern Geist. You no longer see what you do for people. Siehst nicht mehr auf das, was du für Leute what machst. You do for God. Oder für Gott machst. What you do for yourself. Oder für dich selbst. That you see what Jesus is doing for you. Du schaust auf das, was Jesus Christus für dich getan hat. He has done for you. Was er für dich getan hat. Amen. Amen. You need revelation to walk with God. Um mit Gott zu gehen. Without revelation, you cannot walk with Christ. Wirst du nicht mit Christus gehen können. You cannot believe him. Du wirst nicht glauben können. There's power behind revelation. Es gibt Kraft hinter Offenbarung. Amen. Amen. Anytime revelation comes, there's power that follows revelation. Es ist meine Kraft dabei. Amen. Amen. Revelation is the Holy Spirit revealing Christ, the Christ in you, to you. Offenbarung bedeutet, dass der Heilige Geist dir Christus in dir offenbart. The Christ in your spirit now comes to your mind. Kommt dann deine Gedanken dadurch. You now have the mind of Christ. Du hast den Verstand von Christus. That's 1 Corinthians 2. You now have the mind of Christ. Wir haben den Verstand, die Gesinnung von Christus. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit bring Christ. Der Heilige Geist. The Christ in your spirit bring into Christus your mind. In unseren Geist, in unsere Gedanken. Revelation is what God determined and will to tell you. And to allow you to know. Ist das, was der Herr will, was du weißt, was der Heilige Geist möchte, dass du erkennst. What he want to tell you. Was er dir sagen will. And what he will for you to know. Und was what er möchte, he wants you to know. Was du weißt. Amen. Amen. It is not what you want to know. Es geht ja but um das, was du he wants you to know. Was er möchte, was du wissen God sollst. Does not reveal what you want to know to you. Gott offenbart dir nicht das, was du wissen willst. He reveals what he wants you to know to you. Er offenbart dir das, was er möchte, was du wissen sollst. Amen. You know, if you go to a pastor. Wenn du zu einem Pastor gehst. You know, people go to pastor and ask Heute gehen zu Pastoren. And tell the pastor, you know, und sagen dem Pastor, what they want. Was sie wollen. Amen. Amen. Actually, it should be asking the Lord what fragen, he wants for you. Was er für dich will. Amen. Amen. You know, the witch doctors, I don't know if any of you have been there. Amen. When people go to witch doctors, amen, Leute dahin gehen. They always ask, the witch doctor will ask you, what do you want me to do for you? Fragen die immer, was soll man für dich tun? Was Because kannst du dich machen? For the witch doctor, it's all about you. Bei den Satanisten geht es nur um dich. But once it comes to Christ's world, wenn es um Christus it's not geht, about you, it's da geht's about nicht Christ. Um dich, da geht's um Christus. Amen. Amen. You know, it's always what Christ wants you to do. Es geht um das, was and Christus not für what dich will. You want to do. Nicht, was du willst. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. The pagans and the Christians, amen. Die Heiden und die Christen. It's for them, it is always what they want. Ihnen geht's immer um das, was sie wollen. See, it's always what they want. Was sie wollen. They what they desire. Was sie sich wünschen. For us, it is what the und Lord desire for geht us. Geht es um das, was der Herr für uns will. His desire for you, amen. Was der Herr für sich für dich wünscht. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit always gives us His will. Der Heilige Geist gibt uns immer seinen Willen. As He will. So wie er will. Amen. Amen. He gives us His will. Er gibt uns as seinen He Willen. Will. Wie er es will. He doesn't give you your own will. Er gibt dir nicht deinen eigenen Willen. What is Christ have His own will for Christus you. Christus hat seinen Willen für dich. Satan also have His own will for Oder you. Oder Teufel hat auch einen Willen für dich. Amen. Mm-hmm. Once you are born into this world. Wenn du wiedergeboren bist. Satan have a purpose. Hat der Teufel einen Plan für dein Leben. So also God have a purpose in your life. Genauso hat Gott einen Plan für dein Leben. You know the Christ's purpose, Christ's will does Christus not come. You don't stumble into it. Da stolperst du nicht einfach ein. Amen. Amen. You don't stumble into it. Du stolperst dann nicht einfach rein. You seek the Lord to du have it. Den Herrn, um das zu it haben. Is true relationship durch with Christ. Christus. True love relationship durch and not fear relationship. Durch eine Angstbeziehung. Amen. Amen. True love relationship durch eine and not fear relationship. Mit Christus und nicht eine Angstbeziehung mit that Christus. That you now have the will of God. So hast du den Willen Gottes. Unless God Himself allow you to understand something. All you have is information. Erst wenn Gott dir etwas erklärt, ist es Offenbarung. Vorher ist es einfach nur Information. Amen. Amen. Except he is, until he reveals something der, to you. Er dir etwas All offenbart. You have is information. Alles, was du hast, ist nur Information. And information is not true. Und Information ist nicht Wahrheit. Are you getting it? Amen. Amen. The Bible is about information until the Holy Spirit reveals it to you. Die Bibel ist nur Information. It's all about, erst, it's all about it's all information. Amen. Amen. The Old Testament is information. Information. It's only Christ that is revelation. Ist Offenbarung. It is only through Christ who have revelation. That is the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. The Holy Spirit now helps you. Reveal Christ to you. Amen. Amen. The Old Testament, if you are of Moses, amen, you can never hear the voice of God. Wirst du die Stimme Gottes nicht hören können. Amen. Amen. Because you, the Holy Spirit is the Spirit of truth. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. And Christ is the truth. Und Christus ist die Wahrheit. I am the way, the truth and the life. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Amen. Leben. Amen. And the Holy Spirit is the Spirit of truth. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. He's not the Spirit of Moses. Er ist nicht der Geist von Mose. Amen. And he can only reveal the truth to you. Und er kann uns nur die Wahrheit offenbaren. That's what Jesus said in das John sagt Jesus 16. In Johannes 16. He said, when the Spirit of truth is come, he will reveal all the truth to you. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er uns alle Wahrheit offenbaren. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. He said he will reveal me to you. Er wird euch Because I am now your new life. Denn ich bin euer neues Leben. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, information is not true. Information ist nicht Wahrheit. It cannot free you. Es kann dich nicht frei machen. Because it is based on natural facts. Das basiert auf natürlichen Fakten. It is based on five senses. Es basiert auf seinen fünf Sinnen. What makes sense? Was Sinn macht? Christ's world does not make Die any Welt sense. Von Christus, Die macht keinen Sinn. Christ's word does not make any sense. You know, give, it shall be given unto you. Does not make any sense. Geben ist seliger als nehmen. It is more blessed to give than to receive. Does not make any sense. Das macht keinen Sinn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Information is not true. Informationen sind nicht wahr. It cannot free you. Das kann ich nicht frei machen. Because it is based on natural facts. Denn es basiert auf natürlichen Tatsachen. It is based on what man called truth. Es basiert auf dem, was der Mensch Wahrheit Amen. Nennt. Amen. What man called truth was is not what Christ called truth. Ist nicht das, was Christus Wahrheit nennt. It is based on what religion called truth. Es basiert auf dem, was Religion Wahrheit nennt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For example, honor your father and your mother. Zum Beispiel ehre deine Mutter und deinen Vater. Information. Amen. Amen. Until you see it as honor Christ. Erkennst, dass es darum geht, Christus zu ehren. Until it becomes honor Christ. Christus zu ehren. It is flesh and blood. Sonst ist es Fleisch und Blut. Let's go to Matthew 15. Matthäus 15. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 15. Matthäus 15. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1, it said, then came to Jesus, scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, why do your disciples transgress the tradition of the elders, for they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? You know, parents, we want to judge you. Eltern wollen dich über dich richten. You don't listen to them. Dass du ihnen nicht zuhörst. You don't obey their voice. Dass du ihrer Stimme nicht gehörst. The question is, do they obey the voice of Christ? Frage forschen die der Stimme von Christus. Das ist das, was Jesus hier sagt. Amen. Amen. You know your elders, or you know people that are older than you. Leute, die älter sind als du. They will want to tell you that you don't obey their voice. Dass du ihrer Stimme nicht gehörst. But do they obey the voice of Christ? Aber gehorchen sie der Stimme von Christus? Amen. Your senior brother or your senior sister, we want to tell you, you don't obey my voice. Meckern und beschweren sich, dass du ihnen nicht zuhörst. Amen. If I'm talking to you, you don't listen to me. Hörst du mir nicht zu. But do they listen to Christ? Aber hören sie Christus zu. The same thing Jesus is saying here. Das ist das, was Jesus hier fragt. Amen. Amen. But he answered and said unto them, verse 3, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, honor your father and your mother. And he that curseth father or mother, let him die the dead. But you say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift. But whatsoever thou mightest, be profited by me, and honor it, verses, and honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. Praise the Lord. Hallelujah. Honor your father and your mother. Ehre deine Eltern. It's of the flesh. Das ist fleischlich. Amen. Amen. And not of the spirit. Und nicht Geist. The true mother and father is Christ. Die wahren Eltern sind Christus. Adam did not have another mother. Adam hatte keine andere Mutter. He did not have another father. Oder einen anderen Vater. He did not, you know, he only have God. Er hatte einfach nur Gott. As the mother, as the father. Als Mutter und Vater. As everything. Als alles. Amen. Amen. And God and Jesus here said, honor your mother and your father. Mutter und Vater. Amen. You know, information is not revelation. Offenbarung ist nicht Information. Actually, it is honor Christ. Sie sollten Christus ehren. Until you honor Christ, you cannot even honor your mother. Weil erst wenn your du Christus ehrst, kannst du auch wirklich deine Eltern ehren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Honor your mother and your father. Ehre Mutter und is Vater. Information ist and not Information revelation. Und nicht Offenbarung. It is flesh. Es ist Fleisch and not the spirit. Und nicht Geist. Amen. Amen. That is why it cannot save you. Deswegen kannst du dich nicht retten. You know, John 6:63. Johannes 6. He said the flesh profits nothing. Das Fleisch nützt nichts. It is only the spirit. Es ist der Geist, that give life. Der lebendig macht. It's something is of the spirit. It cannot give life. Erst wenn etwas vom Geist ist, kann es Leben schenken. Amen. Until the Holy Spirit reveals something to you, dir auf etwas it cannot offenbart, give life. Kann es dir Leben geben. Amen. Amen. The Bible is information. Die Bibel ist Information. It's full of information. Voll von Information. Until the Holy Spirit reveals erst wenn der Heilige Geist dir offenbart, was da drin ist. Without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. Without the Holy Spirit in the body, im Körper, in your body, you don't have life. Hast du kein Leben? And that's why once you are born again, you don't have life. Wiedergeboren wirst, hast du das Leben. You know, before you became born again, you were living. Bevor du wiedergeboren warst, hast du gelebt. Amen. Amen. You are still here. Du bist immer noch hier. Adam died. Adam ist gestorben. Just like God told him that. Genauso wie Gott ihm if you disobey me, you will. Wenn du mich I will make sure you die. Ich werde sicherstellen, dass du tot bist. Adam still live, you know, he live up to 930. Aber Adam hat 900 Jahre noch gelebt. Amen. Amen. Though God said you will die. Obwohl Gott gesagt hat, dass er sterben wird. Amen. Amen. He really died. Er ist wirklich gestorben. Der Heilige Geist hat ihn verlassen. Amen. Amen. Until you have the Holy Spirit, you don't have life. Dass du den Heiligen Geist hast, auch Leben. Without the Spirit in your body. Ohne den Geist in deinem Körper. The natural man cannot live without the Spirit in his body. Der natürliche Mensch kann nicht ohne den Geist in seinem Leben. So also the supernatural man cannot live without the Holy Spirit in you. Ohne den Heiligen Geist. Somebody get in it. Amen. The natural man cannot live without the spirit ohne den Geist in his body. In seinem Körper. So also the supernatural man der übernatürliche Mensch cannot live without the Holy Spirit kann nicht ohne den Heiligen Geist leben, living inside of him. Der in ihm wohnt. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus talks about honoring father and mother here. Jesus spricht darüber, seine Eltern zu ehren. It is, he was just using the natural to teach us the supernatural. Uns das Übernatürliche beizubringen. Just like that of Lazarus. Wie bei Lazarus. He raised Lazarus from the dead. Er hat Lazarus von den Toten aufgeweckt. So also he raised you from the dead. Genauso hat er dich von den Toten aufgeweckt. We were once dead. Früher waren wir tot. But now you have the life of Christ in you. Aber jetzt you haben wir das Leben von Christus in uns. You are no longer a dead man. Wir sind nicht mehr tot. If you don't have Christ in your spirit, wenn wir nicht Christus in unserem Geist haben, sind wir ein toter you Mensch. Might be a professor, you are a dead vielleicht bist du ein Professor, du bist ein toter you Mensch. Might be, you know, doctor, whatever du bist ein Arzt, you are a dead man. Du bist ein toter Mensch. The Holy Spirit ohne den Heiligen Geist you. In dir. Praise the Lord. Halleluja. The Lord always uses the natural. Der Herr nutzt immer das Natürliche, um uns die Dinge des Geistes zu offenbaren. Praise the Lord. Halleluja. Your salvation is your resurrection. Deine Errettung ist deine Auferstehung. It is your resurrection from the dead. Deine Auferstehung von den Toten. You get it. Your salvation deine is your resurrection ist deine from the dead. Auferstehung von den Toten. Amen. Honor your original parents. Ehre deine wahrhaftigen Eltern. Amen. Amen. Your original parents is Christ. Ist Christus. Honor Christ. Ehre Christus. Amen. Amen. Honor your original parents. Ehre deine echten Eltern. Again, who was Adam's mother or father? Wer war Adams Mutter und Vater? Amen. Amen. It was God alone. Es war nur Gott allein. And the Lord wants us to return to our first love. Herr, dass wir zurückgehen zu unserer ersten Liebe. Return to your first love. Zurückgehen zu unserer ersten Liebe. Where only the true God is your parents. Wo einfach somebody getting it? Dein dein Elternteil. Amen. Amen. We want you to return to the Lord. Want us to return before the fall. Return to your first love. Zurück zu deiner ersten Liebe. That's the book of Revelation. Amen. In Offenbarung steht das. He said, return to your first love. Kehr zurück zu deiner ersten Liebe. Amen. Before the fall. Vor dem Sündenfall. When Adam was having just God alone as everything. Adam einfach nur Gott hatte als alles. That's the life he wants us to live today. Das Leben, das das Leben, was wir führen. That he is the only one that matters in our life. Das ist der einzige, das erzählt uns. We see him alone in our life. Wir sehen ihn allein. We are satisfied with him. Wir sind zufrieden mit ihm. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is honor Christ that give life. Es ist Christus zu ehren, das schenkt Leben. And not honor your parents. Und nicht den Menschen zu ehren. Not honor your natural mother and father. Oder natürlichen Eltern zu ehren. Praise the Lord. Hallelujah. You wonder why Jesus said, "Don't call any man father on earth." Ihr wundert euch, weshalb Gott gesagt hat, nennt keinen Vater, keinen Menschen hier Vater. He said, "You only have one father." Du hast nur einen Menschen Vater. Amen. Amen. You only one have one father in heaven. Ein Vater im Himmel. Amen. Amen. Just one. Nur einen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in Matthew 15:4. He said that whoever curseth mother or father, let him die the dead. Amen. Amen. Rejecting the Holy Spirit in you. Den Heiligen Geist verweigern bedeutet Tod für dich. Amen. Amen. You see, they don't know. The only death, what Tod, God called death, was Gott Tod nennt, is when the Holy Spirit, ist, wenn der Heilige Geist, of Christ der Geist der Wahrheit, nicht mehr in dir ist. Amen. Amen. No, here is not talking about the natural death. Hier geht es nicht um den natürlichen or Tod. The cursing of natural parents. Oder das Fluchen über Eltern, natürliche Eltern. It's not talking, no, Jesus did not come for anything natural. Jesus ist nicht für etwas Natürliches gekommen. For supernatural er kommt für das Übernatürliche. Amen. Amen. He only used the natural things to teach us the supernatural things. Um uns das Übernatürliche beizubringen. You know, if you like, you are a baby. If I want to teach you something, I become like a baby like you. Dann werde ich auch so ein Baby wie du. Amen. Amen. I will bend down and sit down on the floor and be teaching you and be showing you. It is as if I'm a baby. But that is the language you can understand. Zu dir knie mich hin oder ich setz mich mit zu dir auf den Boden und versuch dir Sachen beizubringen, zu erklären. So also Christ, when he came, you see all his teaching, it was not after the flesh. Es ging sich um das Fleisch. For him it's all about the supernatural. Es ging um das Übernatürliche. That he knows what we can understand. Wer weiß, was wir verstehen. Amen. That until the Holy Spirit comes, erst wenn der Heilige Geist kommt and live in us, und in uns lebt, and we not live in the Holy Spirit, wir im Heiligen Geist we cannot understand the spiritual things. Können wir erst das Geistliche verstehen. We cannot know how to live the spiritual life that he wants us to live. Praise the Lord. Hallelujah. It's only his life that Satan cannot force to live. There's death everywhere. Sonst überall Tod. It's only Christ that is safe. Nur Christus ist sicher. Amen. Amen. There is guarantee in Christ Jesus. Es gibt eine Garantie in Christus Jesus. There is guarantee in Christ Jesus. Es gibt eine Garantie. And that's what we have to preach to people. Und das sollte man predigen. Especially now, even now, now that there are not this thing about virus is everywhere. Amen. Tell them to come to Jesus. There's guarantee in Jesus. Denn da ist eine Garantie. If they want to be saved, let them come to Jesus. Wollen, amen. Amen. He is the one that defeated Satan. You know, the virus is not the problem. Der Virus ist nicht das Problem. Amen. Amen. You know, the virus, the sicknesses and diseases are not the problem. The problem is you not believing Christ. Dass du nicht an Christus Satan glaubst. Is not even the problem. Das ist nicht das Problem. Is somebody getting it? Mm. Because if you believe Christ, Satan is a loser. He has no power over you. Er hat keine Kraft über dich. Amen. Amen. The problem is they reject Christ, they ignore Christ. Dass sie Christus verweigern, ignorieren. Praise the Lord. Halleluja. Remember the unpardonable sin. Die unverzeihliche Sünde. Amen. Amen. It said the sin against the Holy Spirit die Sünde gegen den Heiligen is without Geist. forgiveness. Es ohne Vergebung. In Matthew 12, verse 31. Amen. 12. Let us go there, please. Matthew 12. Moses will help us to read. Matthew 12, verse 31. Matthäus 12. 12. 31. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben werden. Thank you. Therefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Praise the Lord. Hallelujah. Because without the Holy Spirit, you can never Geist, be saved. Kannst du nicht errettet sein. You need him to be saved. Du brauchst ihn, um errettet you zu sein. You need him to continue to live in Christ. Um weiter in Christus zu leben. You need him to live the life Christ wants you to live here on earth. Du brauchst ihn, damit du das Leben führen kannst, was Christus für dich hier auf you Erden bereitet hat. You need him to reveal the Christ in you to you. Er muss dir Christus in dir offenbaren. Amen. Amen. To tell you, to show you die things zeigen, to come. Was kommen wird. To reveal to you the life you now have, how to live it. Amen. Amen. If you have, if you believe you have a life and you don't know how to live it, you don't have that life. Wenn du meinst, Leben zu haben, aber nicht weißt, wie man es lebt, dann ist es kein Leben. Again, you know, I use key. If you have a key and you don't know how to use that key, you don't have that key. Ich habe eben gesagt mit dem Schlüssel das Beispiel, dass wenn du einen Schlüssel hast, aber nicht weißt, wie man ihn nutzt, ist was du gar kein hättest. Amen. The teaching of the Holy Ghost is very, very important. Die Lehre vom Heiligen Geist ist sehr wichtig. Amen. Amen. Very, very important. Sehr wichtig. Amen. There are lies everywhere. Es gibt überall Lügen. That the Holy Ghost is called aber the Spirit Geist of Truth. Ist der Geist der Wahrheit. To help us to know the real der truth. Hilft, die Wahrheit there are messages everywhere. Es gibt Botschaften überall. In different churches. Amen. In verschiedenen Gemeinden. Amen. Amen. You know, churches have different messages. Amen. And they're just like a lady said to me, said she's confused that this one will preach this, the other one will preach that, the other one that. She don't even know what to believe. Eine Frau hat mir mal gesagt, dass sie das halt einfach verwirrt, weil so viele Pastoren so viele unterschiedliche Sachen predigen. Man weiß nicht, wie man glauben soll. Then I said, you know why you are confused. Ich habe gesagt, weißt du, weshalb du because you don't have the Holy Spirit. Weil du den Heiligen Geist nicht hast. If you have the Holy Spirit, you don't have relationship with Christ. If you allow the Holy Spirit to reveal, the Holy Spirit, Jesus said it. He knew that there are going to be lies today. Der Heilige Geist, Jesus Christus sagt, dass er wusste, dass überall Lügen geben wird. The Spirit of lies is everywhere. Church is everywhere. Auch in Gemeinden. And he's speaking loud and so loud. Und er laut sprechen wird. Amen. Amen. And if you do not allow the Holy Spirit to show you, to teach you Christ, Satan will tell you otherwise. Wird der Teufel etwas anderes the lies of Satan will tell you who Christ is. Wenn die sagen, wer Christus ist. Amen. Amen. And Christ and Satan is always a liar. Der Teufel ist immer ein Lügner. Jesus called him the father Jesus of all lies. Den Vater aller Lügen. Amen. Amen. He will want to tell you this is who sagen, Jesus is. Das ist Jesus. And that's why I know when people die today, they will say it's God that take him. Denken Sie, dass Gott sie genommen hat. See, it's Satan that is a liar there. It's lying. Ist der Teufel ein Lügner. Amen. He made the even religion, pastor preaching that it's God, it is his time. That's why God took him away. Dass diese Person gestorben, weil Gott sie genommen hat, weil es an der Zeit God wants him dead. Gott will, dass er oben it's ist. A big lie. Das ist eine große Lüge. Jesus never kill anybody. Jesus hat niemanden getötet. He is exact image of God. Exakte Ebenbild Gottes. Amen. God never kill. Gott tötet nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You cannot be saved without the Holy Spirit. Du kannst nicht errettet sein ohne den Heiligen Geist. Amen. Amen. Your natural parents did not give birth to you. Haben dir nicht das Leben geschenkt. Praise the Lord. Halleluja. You know, your natural parents Eltern gave you the You have been given, they gave birth to you. Let me put it that way. Sie haben dir das Leben geschenkt. And they took care of you. Und haben auf dich aufgepasst. So also, if the Holy Ghost give birth to us, wenn der Heilige Geist uns we allow the Holy Spirit, the Gott Holy Ghost, zulässt, to take care Geist of us. Auf uns aufpasst. Is somebody getting it? Mhm. Amen. Amen. Allow the Holy Ghost lass to take care Heilige of Geist you. Auf dich aufpasst. Amen. Amen. And in the natural world, if you have a problem, if children have problems, where do they go to? Natürlich, wenn Kinder Probleme haben, wohin gehen sie? They go to their natural parents. Sie gehen zu ihren natürlichen Eltern. So also, genauso. As God children, als Kinder if you have problems, where do you go to? You go to the Holy Ghost. Zum Heiligen Geist. It's not going to the pastor, it's going to the Holy Ghost. Sondern zum Heiligen Geist. Except you want the pastor to join you. To pray, amen. Sein du willst der Pastor für dich beten. Amen. Amen. To join you, maybe you have been speaking to the Holy Ghost and Geist you don't even know how to hear from weißt, him. Du von ihm and you did not hear anything. Then you can come to the pastor. Number one is the Holy Ghost. Aber die Nummer eins ist before Heiligen the pastor, you go to the Holy Ghost ist first. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The natural parents, you know, the children go, they run to their parents Kinder, when they have problems. Kinder, so also, you have a genau new mother, a new father, that is the Holy Ghost, amen. That is Christ Jesus, amen. His spirit, he has given you his spirit. Do not live in you, that you not live inside that spirit also. Anything at all is more closer to you than your pastor. Er ist dir näher als dein Pastor. He's closer to you than anybody. Oder als irgendein anderer. Amen. You speak to him. Sometimes other people are not the pastor. Is not the virtue. You carry the Holy Spirit everywhere. One third of you is already Holy Ghost. If you are born again. Geist, wenn du wiedergeboren bist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. We read here that he said, he that curseth mother or father, let him die the dead. Wir haben gelesen, dass wer Mutter oder Vater verflucht, wird sterben. No, Jesus was only talking about the Holy Ghost. Jesus hat über den Heiligen Geist gesprochen. It is he that cursed the Holy Spirit. Den Heiligen Geist verflucht. Let him die the dead. Der muss sterben. Amen. Amen. Without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist, God's children cannot live. Können Kinder Gottes nicht leben. Amen. Amen. The life you are living will be life of lies. Lügen leben. Amen. Amen. It's the Holy Spirit that will help you to know the truth. Der Heilige Geist, der helfen wird, die Wahrheit without erkennen. The Holy Spirit, you cannot believe. It is honor Christ. Kannst du nicht wissen, das heißt Ehre Christus. Amen. Amen. You will always believe it is honor your mother das and your father. Ehre deiner Mutter und deinen Vater. Information is honor your natural parents. Deine natürlichen Eltern. Revelation is honor Christ. Heißt Christus zu ehren. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus came to reveal things to us. Jesus kam, um uns Dinge zu offenbaren. Also in Matthew 5, you can see a lot of revelation there. In Matthäus 5 sehen wir viel offenbaren. Amen. He said, hate your enemy. It's information. Hast du deine Feinde, das ist Information. Love your enemy. Liebe deine Feinde. Revelation. Das ist eine Offenbarung. Amen. Hate your enemy. It's information. Everybody can hate your enemy. Jeder kann seine Feinde hassen. Amen. You can, you know, if you hate your enemy, nobody will blame you. Wenn du deine Feinde hast, dann wird dir das jemand über. But if you love your enemy, wenn du deine Feinde liebst, amen. Amen. That is what we surprise people. Das überrascht schon Leute. Praise the Lord. Halleluja. Knowing Jesus in the flesh is not knowing Christ. Jesus im Fleisch kennen heißt nicht Christus kennen. Amen. Amen. You can know Jesus. Du kannst Jesus kennen. And not know Christ. Aber kennst Christus dabei Amen. Nicht. Amen. A lot preach Jesus, viele they never preach Jesus, Christ. Aber predigen nicht Christus. Amen. Amen. They preach the Son of God, they never preach God. Sie predigen den Sohn Gottes, aber predigen Gott nicht. Amen. Amen. There is, you know, the Son Jesus as the Son of God. It's even information and not revelation. Dass Jesus der Sohn Gottes ist sogar Information, nicht Offenbarung. Amen. Amen. Jesus as the Son of God Jesus is information. Als Sohn Gottes ist Information, nicht Offenbarung. Amen. Amen. If you believe Jesus is the Son du glaubst, of God, dass Jesus der Sohn Gottes ist, you will never be satisfied. Du wirst niemals zufrieden sein. You will always look for that true God. Du wirst immer nach dem wahrhaftigen for Gott the suchen. God. Example, in John 14. Johannes let us go to John 14. 14. Because of some of you that are doing like this. Look at John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 4. 4. Jesus is saying something. He said, and whither I go, you know, and the way you know. Verse 5. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Oh, daddy. Somebody is the way. Jemand ist der Weg. Somebody is the truth. Jemand ist die Wahrheit. Somebody is the life. Jemand ist das Leben. Amen. Amen. Just a person. No, Jesus as a person. He said, I am the way. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. I am all you need. Ich bin alles, was du brauchst. Amen. Amen. I am your joy, your ich bin deine Freude und dein Frieden, dein alles. Amen. Amen. Because if you have Jesus, wenn du you Jesus have hast, everything. Hast du alles. You have the way. You know the way. Du kennst den Weg. Just go to the go to him through the Holy Ghost. Geh zu ihm durch den Heiligen Amen. Geist. Amen. Spend time with the Holy Spirit. Verbringe Zeit mit dem Heiligen Amen. Geist. He will reveal things to er wird dir Dinge offenbaren. There is nothing here. Nichts ist verborgen, was der Heilige Geist nicht weiß. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said unto him, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So only through me you come to the true God. Nur durch ihn kommt ihr zu dem wahren Gott. Amen. And not through Mary. Nicht durch Maria. You cannot go to the come to the true God kannst through Mary. Kannst du wahrhaftigen Gott through Muhammad, durch through Maria. Through religion. Und durch Religion. But through me as a person. Aber durch mich als Person. Amen. Amen. If you have known me, you should have known my Father also. Amen. Amen. You see what you know, Jesus said, if you know me, Jesus sagt, hättet ihr you mich know erkannt, my father. Würdet ihr auch meinen Vater kennen. I did not kill. Ich habe mich getötet. Mein Vater tötet nicht. Amen. Amen. If people die, it's Leute not sterben, God that killed them. Ist nicht Gott, der sie genommen it's hat. Not God that take them ist away nicht from Gott, here. Der sie von hier weg God is it's not God that said it is time for you to come to him. Es ist nicht Gott, der sagt, es ist deine Zeit, like für dich zu kommen. So many churches today. So wie das, was in vielen Gemeinden geprägt big wird. Aber es ist eine große Lüge. You know, Jesus said, if you know me, Jesus sagt, wenn du you mich kennst, wirst du meinen Vater kennen. Dann solltest du meinen Vater kennen. Are you getting it? If you know me, you know my father. Wenn du mich I kennst, did kennst not meinen kill Vater. Here. Jesus did not kill anybody. Jesus hat niemanden getötet, als er gekommen ist. He is exact image of God. Er ist das exakte Ebenbild Gottes. Praise the Lord. Halleluja. If you have known me, you should have known my father also. And from henceforth, you know him. And have seen him. From now on, you have known an, you know him and hast you have du erkannt seen him. Und gesehen. You know, if people, you know, in the natural, im natürlichen, Jesus will confuse you. Wird Jesus dich verwirren? Amen. Amen. He's the one that said, if you have seen my father, seen sagt, me, you should have seen gesehen my hast, father. Hast du meinen Vater he gesehen. Said, now you have seen me and sagt, you have seen him. Du hast mich gesehen, du hast ihn gesehen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Now you have seen that you know he just telling them I'm the father. Er sagt ihnen jemand, er the sei father der Vater. The father is not in any way. I am the father. Then Philip, verse 4, verse 8, verse 8. Philip said unto him, Lord, show us the father. Lord, show us the father, and he sufficient us. Amen. Amen. Show us the Father. Zeig uns den Vater. Jesus said unto him, Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, Show us the Father? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, to believe Jesus is the Son of God is information. Zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist Information, aber nicht Offenbarung. Jesus is the Father. Jesus ist der Vater. Christ is the Father. Christus ist der Vater. That is the revelation. Das ist die Offenbarung. And it takes the Holy Ghost to believe it. Und es braucht den Heiligen Geist, it took das zu me glauben. Years to believe it. Es hat mich Jahre gebraucht, Amen. Um das zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you go to Matthew 16, wo zu Matthäus 16 geht, Matthew 16. You know, in Matthew 16, there was information that was revealed to them, and not even revelation. Amen. Yeah. There was something that was revealed to them. Es gab etwas, was ihnen offenbart wurde. Matthew 16. Jesus was asking them, Who do men say I am? Jesus hat sie gefragt, für wen halten mich die Menschen? Who do you say I am? Für wen haltet ihr mich? Vers 15. Matthäus 16, Vers 15. Praise the Lord. Halleluja. And if you read it from from 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I am? I, the Son of Man, am." And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, and one of the prophets." He said unto them, "But who say ye that I am?" I know what others are saying. Ich weiß, was andere über mich sagen. What about you? Was mit euch? Who am I? Wer bin ich für euch? You know, here, look at in verse 15. He said unto them, but who, no, verse 16. And Simon Peter answered and said, "Thou art the Son, thou art the Christ, the Son of the living God." You know, it is true, Jesus is the Son of God. Bestimmt, Jesus ist der Sohn Gottes. But that is not the true revelation. Aber das ist die wahre Offenbarung. He is the Son of the living God. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Mhm. And he came as a son. Why? Er kam als Sohn. So that to teach us, you and me, how to live like a son of God. Wie wir hier als Söhne leben können. You want us to live the life as a son leben of God. Führen als Kinder Gottes. Again, you know, if you want to teach children something, you behave, you become like those children. Wenn du etwas beibringen willst, dann wirst du so wie diese Kinder. Are you getting it? Mm-hmm. So Jesus came like us, wie wir. As sons that we are. Amen. Als Söhne. That all that we are going to be. Wie wir to sein teach werden. Us how uns to live. Beizubringen, wie wir leben sollen. And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Amen. Amen. He said, "My Father revealed mein this Vater to you." Hat euch das offenbart. Just to know me as a son of God. Amen. Yeah. But here, if you look at here, in John 14, Johannes 14. You know, that is why, you know, they did not... They could not get the full revelation. Sie konnten die ganze Offenbarung nicht greifen. This is Jesus as the Son of God. Jesus als der Sohn Gottes. Then who is the Father? Wer ist dann der Vater? And that's why, you know, here Philip is asking, "Show us the Father." Dann fragt Philippus hier wieder bei Johannes, zeig uns den Vater. Amen. Amen. We want to know the Father. Wir wollen den Vater erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Until you get the full revelation, erst wenn wir die ganze Offenbarung haben, you keep on asking questions, just like they ask questions. Und wenn wir die ganze Zeit Fragen stellen, you see, they will want to know. You know, if you know the Father, you will be satisfied. Vater kennst, wirst du zufrieden sein. They say, "Show us the Father." Wir haben gesagt, zeig uns den Vater. Wir werden zufrieden sein. Amen. If you have the full revelation, you will be satisfied. Wenn du die ganze Offenbarung hast, wirst du zufrieden sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The inside is the revelation. Das Innere ist die Offenbarung. And not the outside. Nicht das Äußere. Amen. Amen. It's like the gift. Wie das Geschenk. Amen. Amen. If you have a gift, wenn du ein Geschenk hast, you know, the wrapping sheet that you use to wrap it is not the gift. Das Geschenkpapier ist nicht das Geschenk. Amen. Even the carton is not the gift. Die Schachtel ist auch nicht das the Geschenk. The gift is inside the carton. Das Geschenk ist in dieser Box. Amen. Amen. A lot of us we see the carton. Viele von uns we never see schauen the auf inside. Die Box, aber nicht auf das Innere. We never get to the inside. Wir kommen gar nicht zu dem Inneren. You know, they thought they knew Jesus. Sie dachten, sie kennen Jesus. Do people really know Jesus? Aber kennen die Leute Amen. Jesus wirklich? Do they really know him? Kennen sie ihn wirklich? Quickly go to Mark 6. Go to Mark 6, please. Markus 6. We need revelation, amen. Control, we need the, you know, the Holy Spirit to show us the inside. Dass der Heilige Geist uns das Innere zeigt. Amen. Amen. We need to know the inside. Du musst das Innere and kennen. The Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist the wirst du das Innere nicht sehen können. In Mark 6. Markus 6. From 1 to 6. Markus 6, 1 bis 6. And he went out from thence, and came into his own country. And his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, From whence had this man this thing? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Verse 3. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Can you see? They thought they know him. They don't know him. Sie kennen ihn. He is a big God. Er ist ein großer Gott. And they could only see the son of a carpenter. Sie konnten ihn einfach nur als Sohn eines als Tischler sehen. Amen. He said in verse 3, he said, it's not this carpenter, the son of Mary. Amen. Amen. They could only see carpenter. Sie konnten nur den Zimmermann sehen, aber sie konnten nicht Amen. Gott sehen. It is revelation to see God. Es war Offenbarung, um Gott zu sehen. Praise the Lord. Halleluja. So also is Matthew 12. Amen. Was auch Matthäus 12. Jesus revealing something to them. Jesus offenbart ihnen etwas. He's telling them my true parents are those that believe the word of God and obey them. Meine wahren Eltern, die Gottes Wort hören und danach leben. Amen. Information is Mary is the mother. Information ist, dass Maria die Mutter ist. Jesus said. Jesus sagt. Matthew, go to Matthew 12. Matthäus 12. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 12. All truthful. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 12. Matthew 12. Yeah, Jesus reveals something to them. Revelation. Amen. Amen. From verse 46. Matthew 12, 46. He said, while he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without desire to speak with him. For Jesus is never about flesh. Jesus geht es nicht um das Fleisch. It's about the spirit. Um den Geist. Always about the spirit. Immer um den Geist. He never see the flesh as the mother, as the father. Er hat das Fleisch nicht als Mutter und Vater gesehen. How long are we going to spend to live the life he wants us to live? Wann werden wir endlich das Leben führen, was er möchte? How much are we going to listen to his voice? And still be living in that flesh that we have been living. Lange werden wir immer noch im Fleisch leben. Amen. Amen. Who do you believe? Who do you see as your mother and your father? Wen siehst du als Mutter und Vater? You better allow it to be Christ. Lass lieber zu, dass es Christus ist. Parents are going to disappoint you. Eltern werden dich enttäuschen. A matter of time. Eine Frage der Zeit. You know, if you are sick, they will run away from you. Rennen sie vor dir weg. Deadly disease. Tödliche Krankheiten. You are going to die. I am not ready to die. Aber ich will nicht sterben. But Jesus remains in you. Aber Jesus bleibt in dir. Amen. Amen. He said, I will never leave you. I will never forsake you. Verlassen oder in Stich lassen. You better believe he is the truth. Glaube lieber, dass er deine wahre Mutter Amen. Ist. Amen. Once it comes to problems, wenn es um Probleme geht, you are going to disappoint you. Wenn sie dich enttäuschen, ist es eine Frage der Zeit. It's a matter of time. Allow Christ to be the only one that you see. Lass zu, Christus der Einzige ist, den du siehst. Praise the Lord. Halleluja. The flesh profited nothing. Das Fleisch nutzt nichts. The flesh is going to fail you. Das Fleisch wird dich enttäuschen. Stop depending on the flesh. Stop trusting the flesh. Allow it to be the Spirit alone. Jesus came to teach us how to live his life. Jesus kam, uns zu zeigen, wie wir sein Leben führen. The slightest thing until we allow our mother that heard the truth until she heard it. We are never satisfied. Wir sind niemals zufrieden, erst wenn unsere Eltern, weltlichen Eltern, alles über uns wissen. Amen. Amen. If if you are not a son of God, I don't want you to hear anything about me. Wenn du kein Sohn Gottes bist, dann will ich nicht, dass du etwas von mir weißt. If you are my mother, I don't want you to hear anything about me. Ich möchte nicht, dass du etwas von mir hörst. All I want you to know is have Jesus. Dass du Jesus hast. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I will not always tell you, be careful. Be very, very careful. Sag ich euch immer wieder, dass ihr aufpassen müsst. They are going to give you what they have. Also werden dir das geben, was sie haben. Against them. Ich bin nicht gegen them. Eltern, aber für I want Eltern. Them to be saved. Ich möchte, dass sie errettet werden. Amen. Amen. Your journey there can never save them. Aber dass du dich ihnen anschließt, wird sie nicht retten. If you keep on joining them, wenn du dich you know, you are not ihnen immer wieder anschließt, you don't love them. Dann liebst du nicht sie, sondern dich selbst. Amen. Amen. Verse 47. Then one said unto him, Behold your mother and your brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him, that told him, Who is my mother and who is my brethren? Praise the Lord. Hallelujah. When are we going to believe in the life? Wenn wir glauben. He came to teach us. Das Leben, was er uns gegeben hat. Er zeigt, wie wir das leben sollen. He revealed it to us. Er hat uns offenbart, wie wir das leben. That it is the spirit that is your parent. Das ist der Geist, der unsere Eltern. It's a matter of time. The flesh will disappoint you. Das Fleisch wird dich irgendwann enttäuschen. It's a matter of time. The flesh will fail you. Das Fleisch wird versagen. Your natural mother will fail you. Natürlichen Eltern werden dich enttäuschen. Be sick and have deadly disease. Oder eine natürliche Krankheit. They will run away from you. Wenn sie vor dir weglaufen. Amen. Because they don't want to die. Weil sie nicht sterben wollen. It's only Jesus that remains in you. Nur Jesus bleibt. Amen. Bis zum bitteren Ende. He never leave you, never er verlässt you. Uns nicht. Amen. Amen. If you go to Italy and you return, they will run away from you. Nach Italien gehst du wieder zurück, wenn sie vor dir weglaufen. Better allow it to be Jesus. Dass lieber zu, dass Jesus alleine ist. Just like Jesus said it here. Zu Jesus hier gesagt He said, my parents, my mother, my father, my brethren, meine Familie. Vers 50. 50. Well, 49. He said, And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother, my brethren, for whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sisters and my mother. Praise the Lord. Hallelujah. When are we going to start believing? Wenn wir anfangen zu believing glauben, him. Ihn glauben, to live the life das he Leben wants zu us führen, to live. Was er für uns möchte. Amen. Amen. You know, Satan cannot, sometimes cannot, you know, because you keep on closing the door, he cannot come directly to you. To steal, to kill and to destroy. Immer wieder die Tür zumachen, kann der Teufel nicht zu uns kommen und zu zerstören. Those you trust. Menschen, Those parents you trust. Eltern, Those vertrauen. Brothers and sisters you trust. Die Schwestern, die wir He's vertrauen. Going to go through them. Er wird durch sie arbeiten. Amen. Amen. They keep on rejecting Christ. That, you know, they don't like the truth. Sie lieben they hate the nicht. Truth. Sie hassen die Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. The time Hallelujah. Has come. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So, Offenbarungen sind Informationen sind niemals Wahrheit. Revelation is what Christ called it true. Offenbarung ist das, was Christus die Information Wahrheit nennt. Information is never true. Information ist niemals Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Pharisees, they were filled with information. Die Pharisäer waren voll von Information, aber leer von Offenbarung. Amen. Amen. For them, it was all about Moses. Ihnen ging es immer um Mose. Amen. Amen. And that was why they tried to kill Jesus. Sie haben sich versucht, Jesus zu Amen. Töten. Amen. They tried several times to kill him before he was crucified. Bevor er gekreuzigt wurde. Because for them, for ihnen, they rejoice in information. Sie freuen sich über they never, they, for them, it was always rejecting revelation. Sie haben immer wieder die Offenbarung Any word from verweigert. Christ is a Jedes revelation. Wort von Christus ist eine Offenbarung. Amen. Amen. Inside the information is revelation. In dieser Information ist die Offenbarung. Amen. Amen. And allow the Holy Spirit to reveal the real thing. Und what is inside for you? What is inside is Christ. Was da drin ist Christus. It's like Jesus and Christ. Wie Jesus und Christus. It is like the word and the truth. Wie das Wort und die Wahrheit. Jesus and Christ. Jesus und Christus. Christ is inside Jesus. Christus ist in Jesus. The child and the son. Das Kind und der Sohn. Amen. Amen. The son is inside the child. Der Sohn ist im Kind. Amen. Amen. Then the word and the truth. Das Wort und die Wahrheit. The truth is inside the word. Die Wahrheit ist im Wort. Amen. Until the word of God, until the Holy Spirit revealed that word of God to you. It is information and not revelation. Wie das Wort Gottes offenbart, ist es Offenbarung. Vorerst ist es nur Information. Praise the Lord. Halleluja. The word of God is information. The truth Gottes Wort ist Information, is aber die Wahrheit ist Offenbarung. The truth is Christ. Die Wahrheit ist Christus. The truth that is Christ is the revelation that the Holy Spirit need to reveal to us. Die Wahrheit, die Christus ist das, was uns der Heilige Geist offenbaren muss. Praise the Lord. Halleluja. We close with this. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Please spend time with Amen. Amen. Spend time with the Holy Spirit. Verbringt Zeit mit dem Heiligen Geist. Amen. Amen.